Mach doch nicht so einen Scheiß. Verpiss dich. Alter. Shit! Ey, schaff den nach Hause, guck mal, wie der aussieht. Der kotzt sich doch tot. Ey, das ist eklig. Komm, komm, nix mehr. Noch drei Ladies auf dich. Jetzt vergiss doch mal die Muschis, Alter. Ich geh heim.